Kryptowährungen, welche zum Beispiel den Finanzbereich komplett revolutionieren werden. Die Problembeschreibung. Auch wenn dieses Buch so wenig wie möglich zum Thema Kryptowährungen enthalten soll, so müssen diese als der derzeit größte Anwendungsbereich einer Blockchain als erstes genannt werden. Ich werde dieses Kapitel trotzdem extrem kurz halten. Wenn du hier mehr Interesse hast, so kannst du dir Kryptowährungen einfach erklärt holen, welches sich mittlerweile über 100.000 Mal in über 15 Sprachen verkauft hat. Geh auf www.cryptofit.community/de. Fragt man Leute, welches Problem Kryptowährungen wie Bitcoin eigentlich lösen sollen, so erhält man die unterschiedlichsten Antworten, zum Beispiel Schutz vor Inflation, sofortige Transaktionen, günstigere Zahlungen. Leider stimmen die wenigsten Antworten daraus. Zum Beispiel sind viele Kryptowährungen zwar in sich selbst rar, sie können jedoch beliebig gefolgt und damit kopiert werden. Des Weiteren sind die Transaktionsgeschwindigkeiten bei dezentralen Systemen per Definition generell langsamer als bei zentralen und Kosten sind höher und nicht niedriger. Genau diese Missverständnisse führen dann dazu, dass die Masse der Leute, angefeuert durch Medien, unsicher ist, ob Kryptowährungen tatsächlich ein Problem lösen oder nicht. Welches Problem lösen Kryptowährungen nun? Wenn man sie heute eher als digitales Gold ansieht, so lösen sie das Problem der Absicherung. Eine dezentrale Währung kann ein Staat seinem Besitzer nicht einfach wegnehmen. Inhaber von Gold könnten enteignet werden. Inhaber von Kryptocoins, die durch einen Private Key kontrolliert werden, dagegen nur bedingt. Versucht man also, das Problem einer universalen Absicherung gegen die zentrale Finanzwelt zu lösen, so kommt man um rares digitales Gold nicht herum. Dies entspricht den Kryptowährungen. Aus meiner Sicht trifft dieser Use Case heute am ehesten zu. Und der Währungsaspekt wird sich eher in Zukunft entwickeln. Als nächstes die Lösungserklärung. Bei Kryptowährungen werden die Kontoguthaben der Teilnehmer nicht zentral von einer Bank oder einem Staat kontrolliert, sondern dezentral von der Gemeinschaft über eine Blockchain. Der Grund, warum sich diese Anwendung 2009 als erstes durchgesetzt hat, besteht darin, dass Geld relativ einfach digital dargestellt und verwendet werden kann. Die erste Kryptowährung namens Bitcoin wurde von einem unbekannten Erfinder mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto 2008 in einem Whitepaper definiert und Anfang 2009 aktiv gestartet. Seitdem ist der Wert eines Bitcoins ums Tausendfache gestiegen, was größtenteils zu dem Krypto-Hype der letzten Jahre geführt hat. Kryptowährungen bergen das Versprechen in sich, von jedem verwendet werden zu können, nicht kontrollier- oder zensierbar, sowie extrem schnell zu sein. Außerdem sollen sie eine Hyperinflation vorbeugen können. Seit den Anfangsjahren gibt es Tausende von Kryptowährungen und die Presse feiert oder beschimpft sie wahlweise. Der Grund hierfür ist neben der volatilen Preisentwicklung eben die unklare Frage danach, für welches Problem diese Kryptowährungen eigentlich als Lösung geschaffen worden sind. Sprechen wir über Herausforderungen. Die größte Herausforderung, welche Kryptowährungen meistern müssen, ist die des Marketings. Damit meine ich nicht, dass viele Leute glauben, Kryptowährungen würden hauptsächlich für illegale Zwecke eingesetzt werden, was nachweislich nicht stimmt. Vielmehr meine ich damit, dass die Menschen Kryptowährungen heute eher als Versicherung gegen die Finanzwelt ansehen und nicht so sehr als Währung machen sollten. Im Englischen spricht man hier von Crypto-Asset, also einem Kryptovermögenswert, und eben nicht von der Crypto-Currency, der Kryptowährung. Mit dem richtigen Verständnis kommen später auch die Akzeptanz und damit die Nutzung selbst. Eine weitere Herausforderung ist die der Regulation. Man kann zwar dezentrale Währungen schwer regulieren, doch Tauschbörsen können sehr wohl reguliert werden. Einer der Gründe, warum ich Teil der Blockchain-Initiativen bei der Europäischen Union bin, ist genau dieser. Für Firmen ist es ratsam, eng mit dem Regulator zusammenzuarbeiten, um Missverständnisse auszuräumen und regulatorische Möglichkeiten, so gut es geht, zu nutzen. Falls du dich fragst, wann Kryptowährungen als Währung verwendet werden können, so wird das sicher noch ein bisschen dauern. Bis dahin braucht es noch Überbrückungsprodukte, wie wir sie zum Beispiel bei Tenex in der Zwischenzeit mit der Krypto-Debitkarte anbieten, mit der man Kryptowährungen online und offline überall auf der Welt ausgeben kann. Auf www.tenex.tech kannst du dich darüber näher informieren. Welche Alternativmöglichkeiten gäbe es? Dass sich Kryptowährungen als Vermögenswert, also als Kryptoasset durchsetzen werden, betrachte ich als sehr wahrscheinlich, beziehungsweise als schon geschehen. Hierfür gibt es keine wirkliche Alternative, da es per Definition eine Versicherung gegen das zentral geführte Fiat-Geldsystem ist. Ob sich Kryptowährungen jedoch als wahre Währung behaupten können, dies bleibt abzuwarten. Es gibt schlichtweg genug Alternativen, die ja gar nicht perfekt sein müssen. Sie müssen nur gut genug sein, vor allem, wenn sie bereits dem Hauptverwendungszweck dienen. Es ist die Trägheit eines bestehenden Netzwerks, die es so schwer macht, neue Vernetzungen zu installieren. Zentral geführte Währungen können aufgrund der Zinsen agil auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren oder natürlich auch durch Hyperinflation viel kaputt machen. Dennoch wird es für Kryptowährungen schwer werden, Fiat-Währungen komplett zu ersetzen. Dass Länder grundsätzlich gegen Kryptowährungen sind, ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Banken und Staaten sind aber prinzipiell offen für Kryptowährungen. Nur weiß noch niemand genau, wie die perfekte Kryptowährung eigentlich auszusehen hat. Alle warten, während es nur eine Person bräuchte, die Bewegung in die Sache bringt. Dies wird auch passieren. Denn wie es nur eine gute zentrale Währung braucht, um den dezentralen Währungen fast keine Chance zu lassen, so reicht eine weithin akzeptierte dezentrale Währung, um den zentralen Währungen den Kampf anzusagen. Neben den zentralen Währungen stehen natürlich alle dezentralen Währungen untereinander stark in Konkurrenz. Mittlerweile gibt es tausende von Kryptowährungen, welche alle den Charakter digitales Gold für sich beanspruchen wollen. Wie viele wirklich notwendig sind, bleibt allerdings abzuwarten. Ich vermute gerade mal ein paar Handvoll. Bereite dich deshalb lieber schon mal darauf vor, dass 99% aller bereits existierenden Kryptowährungen wieder verschwinden werden. Eine Kryptowährung ist zwar in sich selbst rar, jedoch nicht in der Gesamtheit der Kryptowährungen, da man sie immer kopieren könnte. Das bleibt ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor, der bei der Frage berücksichtigt werden muss, ob es mögliche Alternativen zu aktuellen Lösungen gibt. Zum Schluss ein paar Praxisbeispiele. Weil es so einfach ist, eine Kryptowährung zu kreieren, gibt es auch tausende Variationen, von denen manche permission-free und transparent sind, andere wiederum permissioned und nicht transparent. Bei manchen ist eine stetige Inflation eingebaut, andere sind mengenmäßig auf ein Maximum, einem Cap, beschränkt und daher deflationär. Manche Kryptowährungen besitzen starre Regeln, andere wiederum bereits Smart Rules und teilweise sogar einen Development Fund, der die Entwickler der Kryptowährung für Weiterentwicklungen bezahlt. Ob du in Kryptowährungen investieren solltest oder nicht, ist einfach zu beantworten. Ein klares Ja. Das Problem ist nur, in welche von den Tausenden sich ein Investment lohnt. Persönlich würde ich es als höchstwahrscheinlich einstufen, dass zumindest eine der bestehenden Kryptowährungen dominant werden wird. Doch niemand, auch nicht ich, weiß, welche es sein wird. Deshalb muss man jedes Investment in dem Kryptobereich als Hochrisikoinvestment einstufen. Kryptowährungen werden den Finanzbereich massiv umwälzen. Hier ein paar Beispiele dazu. Banken werden sich überlegen müssen, wie sie bei den Kunden noch mehr Vertrauen durch dezentrale Systeme gewinnen können. Nachdem Transaktionsgebühren weltweit gegen Null gehen werden, müssen sich Firmen wie Western Union andere Umsatzmodelle überlegen. Wechselstuben werden auch straucheln, da durch Währungen, welche global eingesetzt werden können, Geldwechseltransaktionen weniger wichtig sein werden. Online-Bezahldienstleister wie PayPal müssen umdenken. Anstatt die komplette Kontrolle über das Geld der Kunden zu erlangen, müssen sie eher einen Service mit Schnittstellen bieten, als eine Komplettlösung für die Abwicklung von Zahlungen. Kunden werden in Zukunft ihr Geld wirklich selbst besitzen wollen. Und dies ist nun einmal nur mit einer Blockchain wirklich umsetzbar. Wenn innovative Finanzinstitute heute schon erste Versuche in diesem Bereich machen wollen, so bietet sich auf jeden Fall ein Serviceangebot an, durch das Kunden der Zugang zu Kryptowährungen ermöglicht wird, gewisse Kontrollen jedoch noch zentral bleiben. Ganz wichtig, wer glaubt, dass das Finanzmodell der letzten 100 Jahre noch weitere 100 Jahre funktionieren wird, braucht sich nur all jene Bereiche ansehen, welche durch das Internet komplett revolutioniert worden sind. Blockchain wird die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters komplett disrupten und Banken haben bisher sehr von dem Vertrauen profitiert, das ihre Kunden ihnen entgegengebracht haben. Wenn allerdings Vertrauen anders geschaffen werden kann, so wird auch der Profit anders gemacht. So kann ich jedem Akteur im Finanzsektor nur raten, diese Konsequenzen genauestens durchzudenken und Blockchain ins eigene Businessmodell einfließen zu lassen. Gut, Nun ist das Thema Kryptowährungen auch wirklich in diesem Buch abgeschlossen. Und wir können uns den anderen, teilweise viel spannenderen Blockchain-Bereichen widmen.